zu sterben. Sind sie Cowboys? Cowboys. I wanna ride with the Cowboys. With the Cowboys. What boy, you really got me thinking. You got me. What boy, I'm gonna play a tricky. What boy, you really got me thinking. You got me. What boy, I'm gonna play a tricky. Cowboys. All Cowboys. I wanna ride with the Cowboys. All Cowboys. understand. She left me for another man. Killed all my best made plans. She left me for another man. All the songs upon her hand. As she flew out to Japan. Diamond rings. Diamond ring, diamond ring, diamond ring, diamond ring. Ja, hallo da draußen, willkommen zur 15. Ausgabe von Sunday Eve Experiment. Jetzt die 30. Woche zum 15. Mal, wie schon erwähnt, diesmal mit Lars Funk als Gast. Einer der begnadetsten DJs aus der Dresdner Region, öfters mal zu erleben, zwar leider nicht in Dresden, sondern in Leipzig. Und wir freuen uns natürlich, dass er da ist und ich sage erstmal hallo Lars. Hallo Hagen, hallo Rick. Tja, ich glaube, Rick möchte etwas sagen, er fuchtelt ja wild mit seinen Armen umher. Er will, glaube ich, auch mal ein Statement dazu abgeben. Ja, jetzt wo Hagen schon alles erzählt hat, bleibt mir natürlich auch nur noch Hallo zu sagen. Unseren Studiogast kennt ihr ja, ist ein alter Kumpel aus der erzgebirgischen Region, der wie ich nach Dresden kam. Und wie wir beide irgendwann an die Wheels of Steel trat. Und dazu werden wir ihn heute ein wenig befragen. Wir werden 2 Stunden ihn hier hören. Und ich sag mal, Musik ab. Und das Interview spielen wir wie immer während des DJ-Sets ein. Viel Spaß. Thank you.

fait pour toi que je vis aujourd'hui. Emmène-moi loin d'ici. Bye. Dance. Lars, wie schon erwähnt, du kommst ja auch aus der erzgebirgischen Region. Was hat dich eigentlich nach Dresden verschlagen? Zuallererst mal mein Studium. Mein Studium, meine Freunde. Zur Wahl lag noch Leipzig, Chemnitz. Wobei Chemnitz schon sehr zeitig rausgefallen ist. Ja, ist halt eine weniger prickelnde Stadt. Und Dresden sind viele meiner Freunde zu der Zeit auch hergegangen. Gleich mal eine WG aufgemacht. Hattest du eventuell noch im Hinterkopf, wo mehr Partyleben los ist, wo du besser Platten kaufen kannst? Besser Platten kaufen vielleicht weniger, weil zu dem Zeitpunkt bin ich noch relativ regelmäßig nach Chemnitz ins Underworld gegangen zum Platten kaufen. Fand ich besser als hier die Dresdner Ecke, obwohl ich mich da hier noch nicht so ausgekannt habe. Aber partymäßig, Dresden besser. Cool, aber ich würde sagen, Fat Fenders hast du jetzt schon von innen gesehen. Ja. Sehr schön. Grüße an der Stelle. Wann war denn bei dir die Zeit, wo du dich mit elektronischer Musik auseinandergesetzt hast, beziehungsweise wo du beschlossen hast, du wirst ein DJ? Also, mit elektronischer Musik befasst habe ich mich schon sehr zeitig, eigentlich seitdem ich Musik höre, aktiv. Und bewusst. Und zum Auflegen, ja, bin ich eigentlich durch einen Kumpel gekommen, durch einen Ben, dass ich eines Tages mal gesagt habe, ich kaufe mir jetzt ein paar Platten. Und ich mir gesagt habe, okay, ich gehe mal mit. Und dann habe ich mir halt auch ein paar Platten gekauft. Und irgendwann ist es dann halt zum Hobby geworden und ja, zum Auflegen. Seit 2001. Na, guck mal an, seit 2001. Da hast du ja auch schon einige Clubs von innen gesehen. Gibt es so ein paar, wo du regelmäßig spielst? Ja, regelmäßig mehr oder weniger im Club Soundgarten in Leipzig. Und deine Stilistik? Was packst du so in deinem Koffer, beziehungsweise was kann man so von dir erwarten abends im Club? Tja, kommt halt drauf an, wo ich gebucht wurde. Angefangen hat alles mit so den ganzen klassischen, von vielen mittlerweile verpönten Disco-House-Platten. Haus, was ich auch gerne noch auflege. Und halt mittlerweile auch ziemlich ein Tech-House so. Ja, und hast du noch ein paar Projekte am Laufen? DJ-Team-mäßig? Oh, welch Zufall, dass du gerade danach fragst, Rick. Ja, mit dir natürlich. Too Funk. Was aber, wie du sicherlich selber weißt, zurzeit ein bisschen mehr oder weniger am... Ja, es ruht ein bisschen. Ich meine, die Frage natürlich, ich hatte es im Hinterkopf, wir zwei, Tufang. Ja, zeitmäßig, um das mal kurz in Worte zu fassen, Lars mit seinem Disco-Haus, ich mit meinem, ja, stillos. Aber das hat man ein bisschen zusammengetan und wollten mal rumexperimentieren. Und am momentan bist du ja als Solokünstler mehr unterwegs. Und so wie ich weiß, produzierst du auch. Jetzt bin ich mal gespannt auf ein Power davon. Ja, ich produziere auch. Sometimes you will not regret it.

dildew. They say the owl was a baker's daughter, Lord. We know what we are, but know not what we may be. God be at your table. Give us gifts. Ja, Lars, gibt es für dich einen momentanen Trend zu erkennen in der Szene oder allgemein in der Musik, wo man sagen könnte, das wäre oder das kommt in naher Zukunft oder das müsste man unbedingt mal das müsste man mehr ausbauen? Also einen absolut neuen Trend sehe ich irgendwie gerade nicht. Aber es ist gerade ein Trend am Laufen. Und zwar, dass alles mehr in den Clubs in Richtung Tech House geht. Und halt das sogenannte Elektro-Haus. Disco-Haus regen sich zwar noch viele darüber auf, aber das läuft eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also es läuft schon noch, aber in den Clubs, die das auch unbedingt wollen und wo auch die Leute hingehen, denen das gefällt. So. Und dort, finde ich, spiele ich das auch gerne, wie zum Beispiel im Soundgarten. Aber so ein Trend, ja, wie gesagt, das Tech House, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie back to the roots läuft. Das klingt so wie altes Techno, finde ich, teilweise. Und das finde ich aber auch okay. Ja, und sonst, breakische Sachen würde ich auch gerne mehr hören, aber härtere. Ja, ansonsten war's das. Thank you. Systematic lover. doctor. I'm here today because I'm having a problem. Thank you. I'm a space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Unsere Sendung, Lars, geben wir dir natürlich wieder die Möglichkeit, entweder Grüße rauszuschicken oder irgendeine Website oder sonst was, wo man dich persönlich buchen, erreichen, anrufen kann, loszuwerden. Und ich würde sagen, ich gebe erstmal ab an dich. Also, Webseiten zu mir: www.larsfunk.devu und www.audiomorph.de. Ansonsten grüße ich. Den grüße ich meine ganzen Freunde und Bekannten, die das anhören. Und ja, das war's. Ciao. An dieser Stelle noch eine kurze Information. Sound on Earth wird Ende des Monats schließen. Es wird auf Party 107 weitergehen. Momentan steht noch nicht fest, welche Sendungen übernommen werden. Wir hoffen, dass wir in Zukunft weiterhin senden dürfen. Einfach abwarten, bang.de checken, dort gibt es die Informationen, wie es weitergeht. Und ansonsten wünschen wir noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss. Tschüssi.